Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Jena, 12. Dezember 1789. Ich wollte dir von meiner Heiratsgeschichte nichts schreiben, weil über die Zeit und die Einrichtung selbst bisher nichts entschieden war. Zwar ist auch jetzt noch nichts entschieden, aber ich möchte sehr gern deine Meinung über die Maßregeln hören, die wir nehmen wollen. Ich kam vor einer halben Stunde von Weimar zurück, wo ich mich mit beiden Frauen über unseren Plan besprochen habe. Bei meiner Ankunft finde ich deinen Brief und will ihn sogleich beantworten. Es ist mir gar lieb zu hören, dass auch dir vor dem Universitätswesen ekelt. Ich wollte es in meinen letzten Briefen an dich nur nicht gerade heraussagen, dass mir diese Existenz, verbunden mit der ganzen Begleitung von fatalen Umständen, die von dem Professorleben unzertrennlich sind, dass sie mir herzlich entleidet ist, wäre sie mit nur ein wenig erheblichen ökonomischen Vorteilen verknüpft, so wollte ich mich darein ergeben, wie jeder andere in sein Amt und wie du selbst in deine kollegialischen Geschäfte. Aber dieses ist nicht und kann in den nächsten 3-4 Jahren auch nicht werden. Ich habe keinen großen Glauben an die Generosität meines Herzogs, kann es ihm auch nicht zumuten, etwas Beträchtliches für mich zu tun, und bei 100 bis 200 Talern Pension habe ich ganz und gar keinen Vorteil. 200 Taler sind alles, was ich mit einiger Sicherheit für 2 Vorlesungen in jedem halben Jahr jährlich rechnen kann. Und um diese 2 Vorlesungen lesen zu können, müsste ich noch den ganzen nächsten Sommer auf die Ausarbeitung eines 2. Kollegiums verwenden. Du begreifst, dass ich diesen Fleiß nach dem mäßigsten Anschlag noch einmal so hoch in schriftstellerischen Arbeiten ausbringen kann. Es ist also von Seiten meiner Ökonomie gar nichts, was mich in Jena halten kann. Aber es ist ein wichtiger Grund vorhanden, der mich davon wegzieht, und dies ist meine Heirat. Fürs Erste mag und will ich die Länge fällt nicht in die fatalen jenaschen Verhältnisse hineinziehen, welche für sie noch fataler werden, da man hier ihren Adel nicht vergessen kann. Ich würde sie und mich den größten Plattitüden aussetzen. Dann sind wir auch Weimar zu nahe, wo die Länge fällt mit dem Adel sehr verflochten ist, und einige Verbindungen müssten fortdauern, welche mit ihrer hiesigen Existenz einen unangenehmen Kontrast machten und in unserem Leben eine immerwährende Disharmonie unterhielten. Dies sind aber Nebengründe, auf die ich nicht so sehr achten würde, wenn nicht wichtigere hinzukämen. Die Mutter wird sich äußerst ungern von ihrer Tochter trennen, weil sie bis jetzt darauf rechnen konnte, sie in Rudolstadt zu verheiraten. Die Heirat mit mir zerstört diesen ganzen Plan der Mutter, der zwar noch nicht in Richtigkeit gebracht ist, aber zwischen beiden Teilen vorbereitet worden und kein Hindernis hat als die Länge fällt selbst und unsere Verbindung. Die Mutter nahm ihren Plan zurück, sobald sie sah, daß er bei der Tochter nicht durchgehen könnte, aber die Entfernung ihrer Tochter wird ihre Zufriedenheit mit unserer Heirat sehr vermindern. Dazu kommt, daß die Entfernung der einen Tochter bald auch die Entfernung der andern zur Folge haben würde, denn die Beulwitz stimmt sehr übel mit ihrem Manne zusammen und nur die Gesellschaft ihrer Schwester machte ihr dies Verhältnis bis jetzt leidlich. Allein lebt sie nicht mit ihm und ihre Mutter ahnt dieses schon längst und ist sehr unruhig darüber. Er ist ein recht schätzbarer Mann von Verstand und Kenntnissen, dabei denkt er gut und edel, aber es fehlt ihm an Delikatesse und seine Frau weiß er nicht zu behandeln. Sie hat viel mehr Geist als er und eine ganz eigene Feinheit der Seele, für die er nun ganz und gar nicht gemacht ist. Diesem üblen Verhältnis wird abgeholfen, wenn wir, die Längefeld und ich, mit Beulwitz und seiner Frau zusammenleben. Er und ich stehen gut und vertragen uns gut miteinander. Und wenn die Beulwitz nicht auf die Gesellschaft ihres Mannes eingeschränkt ist, so geht auch mit ihr alles besser. Im Hause haben wir Platz, es sind zwei Häuser aneinander, die Kommunikation haben, und seitdem die Mutter nach Hofe gezogen ist, ist Platz für uns geworden. Ich brauche bloß 300 Taler in die Ökonomie zu geben. 200 Taler zieht Lottchen von ihrer Mutter, ungefähr ebenso viel brauche ich für mich. 500 Taler sind mir notwendig, aber auch hinreichend, und diese denke ich, ganz allein von der Thalia zu ziehen. Die Einnahme von den Memoir bleibt mir apart, und wenn die Memoir im Gange sind, wenn ich 3 oder 4 brauchbare Mitarbeiter dazu beisammen habe, so ist meine Arbeit sehr gering dabei und die Einnahme immer 300 bis 400 Taler. Unser Plan war also dieser: Ich verlange auf Ostern einen fixen Gehalt, den man mir ganz gewiss verweigert, und dann lege ich meine Professur nieder. Kann ich es dahin bringen, dass man mir erlaubt, 1 Jahr zu privatisieren, um meine niederländische Geschichte zu beendigen, so kann ich diesen gewaltsamen Schritt vermeiden, und im Verweigerungsfalle gibt diese niederländische Geschichte einen sehr anständigen Vorwand meines Austritts ab, auch für das Publikum. Mein Vater ist alles, was ich eigentlich zu schonen brauche, denn nachteilige Folgen kann dieser Abgang von Jena darum nicht für eine künftige Versorgung haben, weil meine schriftstellerische Wirksamkeit fortgeht, weil ich bei dem Studium der Geschichte beharre und in 4 bis 5 Jahren mein Verdienst in diesem Fache allgemein anerkannt sein muss. Zugleich suche ich einige Verbindungen in Mainz, Berlin und Göttingen zu unterhalten, die durch historische Schriftstellerei unterstützt mir immer einen Weg offen halten müssen, wenn es sein muss, Versorgung zu finden. Auf die Akademie in Berlin rechne ich noch immer. Also bloß meinen Vater habe ich zu schonen, weil dieser meinen Plan nie gutieren wird und auf jener alle seine Hoffnung gesetzt hat. Um diesen zu beruhigen, muß ich das Vermögen Lottchens etwas größer machen, als es ist, und mit den Prinzen von Rudolstadt einige Verbindungen eingehen, die meinen Aufenthalt in Rudolstadt auf eine gewisse Art notwendig zu machen scheinen. Die Prinzen sind jetzt mit Beulwitz in der Schweiz. Auf der Hinreise haben sie meinen Vater kennenlernen, und dies wird nun benutzt. Der älteste Prinz muss ihm schreiben, sobald es dahin kommt, und ich werde von meiner Seite alles ins beste Licht zu setzen suchen. Ohnehin muß ich mir, sei es von welchem Hofe es wolle, einen Charakter geben lassen, und so etwas wirkt auch auf meinen Vater, und es trägt mit dazu bei, meinen Austritt von hier etwas anständiger zu machen. Ich zöge also, sobald diese Präliminarien berichtigt sind, nach Rudolstadt, und die Heirat geschehe dann auch gleich. Ungefähr 4 bis 5 Jahre rechne ich da zu bleiben, und in dieser Zeit würde ich die Geschichte überhaupt durchstudieren und einige Teile daraus vorzugsweise bearbeiten. Schon allein meine schriftstellerischen Arbeiten müssen mich durch alles, was darin interessant ist, hindurchführen. Die Thalia gäbe mir aber auch Gelegenheit für dichterische Arbeiten und Philosophie, doch ich verspare es auf einen anderen Brief, von meinem literarischen Plan zu sprechen. Warum wir die Mutter der Lengefeld bis jetzt mit dieser ganzen Sache noch nicht bekannt gemacht haben, ist darum geschehen, weil wir ihr die ganze Angelegenheit erst vorlegen wollen, wenn sie von allen Seiten durchdacht und fertig ist. Denn da sie immer glauben wird, ihrer Tochter ein Opfer zu bringen, so würde sie zu viel bei der Anordnung zu sagen haben wollen. Sie ist es indessen, die bei diesem Plane am meisten gewinnt, weil ihr Aufenthalt in Rudolstadt über ihre Hoffnung dadurch verbessert wird. Ich habe dir nun, dächte ich, das Hauptsächlichste gesagt. Denke dich in meine Lage und sage mir deine Meinung aufrichtig. Bei mir ist dieses von einem entscheidenden Gewicht, dass ich 4, 5 Jahre in einer glücklichen Lage meines Geistes und Herzens privatisieren und meinem Geiste diejenige Stärke und Reife geben kann, die mir allein bei einem zweiten öffentlichen Auftritt die nötige Sicherheit verschaffen kann, und dann ist doch schriftstellerische Ausbildung das Höchste, wonach ich zu streben habe. Wie kann ich aber als Schulmeister auf einer Universität dahin gelangen? Du wirst auch darin meiner Meinung sein, dass, wenn ich einige Jahre privatim zugebracht und einige wichtige Schriften vollendet habe, meine Bewerbungen in Mainz und Berlin von ganz anderem Nachdruck sein werden, als wenn ich sie jetzt täte, wo mir sowohl der äußere entschiedene Kredit als die innere Sicherheit noch mangeln. Lebe wohl, die Post geht sogleich. Ich erwarte mit Ungeduld dein Urteil über diese ganze Angelegenheit. Die Sache ist delikat, um so reifer muß sie überlegt werden. Herzliche Grüße an Minna und Dorchen, dein S.